14. Kapitel. Die inbrünstige Widmung erreicht die Göttlichkeit. Die Heiligen sind erfahrene Seelen. Sie teilen ihre spirituellen Erfahrungen allen unwissenden Menschen mit. Sie geben dem Menschen das Licht. Das Licht bringt sie auf den friedlichen Weg. Was ihnen auch das Schicksal bringt, es ist unausweichlich. Sie müssen es ertragen, aber mit Hilfe des Gottesbewusstseins wird das leidvolle Leben leichter. Das heißt, sie werden befähigt, die Schwierigkeiten leichter zu überwinden. Unser Wesen handelt oft ohne Ziel und ohne Richtung. Der Wissende lebt aber mit einem Geistesgleichgewicht. Er kann seine unwichtigen Emotionen aufgeben und seine ausgewogenen Gedanken führen ihn hin, wohin er will. Gedanken sind unzählig, unbegrenzt, ohne bestimmte Richtung, ohne gutes Gewissen. Wir sollen uns aber bewusst sein, dass wir unsere Gedanken wählen können. Wir sind imstande, sie auf den richtigen Weg zu führen. Wir haben immer die Auswahl und können so den positiven, kreativen Gedanken Platz geben. Sie spiegeln sich wieder in unseren guten Taten. Wenn wir diese Kunst gelernt haben, haben wir einen echten Erfolg mit dem Frieden in unserem Leben. Wenn unsere Gedanken sich an die richtigen Stellen wenden, passiert ein Wunder in unserem Leben. Das Leben wird wie ein blühender Garten, der uns entzückt. Unsere Freude aus den fünf Sinnen ist nicht sinnlos. Sie ist das prächtige Geschenk von Gott. Wir sollen diese Freude genießen. Sie hat schon einen bestimmten Wert in unserem Leben. Sie bringt Schönheit in unser Leben. Aber sie soll uns nicht beherrschen. Sie soll unter unserer Kontrolle bleiben. Das ist das Geheimnis, um die reine, ewige Freude zu gewinnen. Wenn wir die Weisheit der Heiligen uns aneignen, sind wir fähig, die echte Bedeutung des Lebens zu verstehen. Unsere Ziele, Wünsche und Vorstellungen sind dann leicht zu erreichen. Man braucht Geduld, um diesem Weg zu folgen und ewig auf ihm zu bleiben. Langsam wird diese Vision beleuchtet. Man lernt den Sinn darin zu verstehen. Im irdischen Leben sind oft nicht alle Bemühungen erfolgreich. Aber ununterbrochene Bemühungen auf dem spirituellen Weg führen uns sicher zum Erfolg. Wenn wir diesem Weg ernsthaft folgen, erreichen wir bestimmt das Ziel der reinen Fröhlichkeit, ganz ohne Stress. Zuerst verlasse dein starkes, mächtiges Ego. Nur dann kannst du diesem Weg folgen. Widmung, Hingabe und Weisheit schenken dir, was du im Leben schon immer suchtest.